und ich nach unsichtbar. Wie dich und mich noch vor Sekunden. War Funkel groß, mein Pummel packt er die Zähne aus. Gehetzte Schritte, das Opfer rennt, das Blut in seinen Adern brennt. Es steckt die Lust.